Zum 23. Todestag des Präsidenten Kim Il-sung schätzen ausländische Persönlichkeiten in ihren Telegrammen und Briefen seine unvergänglichen Verdienste um das sozialistische Werk und die Sache für die Souveränität der Menschheit hoch. Der Generalvorsitzende und der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Partei der Avantgardisten Indonesiens, der Sekretär des Setka der bolschewistischen Kappe der All-Union, der ehemalige Vizepräsident des Senats des Parlaments der Bundesrepublik Nigeria, der Leiter der schwedischen Suzidologie-Studentengruppe und der Vorsitzende der pakistanischen Gesellschaft zum Studium des Geistes des Schaffens aus eigener Kraft betonten, Präsident Kim Il-sung habe die unvergängliche Suzidologie begründet, einen mächtigen sozialistischen Staat aufgebaut und der Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt sein ganzes Leben gewidmet. So sei er ein großer Denker, Theoretiker, herausragender Staatspolitiker und gütiger Vater für alle Menschen. Seine großen Verdienste um das Glück des Volkes und die Sache für die Souveränität der Menschheit würden in den Herzen des koreanischen Volkes und der fortschrittlichen Menschen der Welt ewig fortleben.